Damit all das möglich wird, muss der Arbeitgeberbeitrag zur Sozial- und Krankenversicherung wegfallen. Denn dieser Beitrag ist der Hebel, mit dem der Arbeitgeberverband seinen Einfluss auf das Gesundheitssystem und die Belange der sozialen Sicherung legitimiert, was er auch ganz offen so formuliert. Stattdessen sollten die Bruttogehälter aufgestockt und der Steuerfreibetrag um die Sozialversicherungsbeiträge erhöht werden. Das würde auch die Solidarität fördern, denn aktuell sieht man auf der Gehaltsabrechnung vor allem den Unterschied zwischen Brutto und Netto. Zu realisieren, dass ein guter Teil des Betrags dazwischen nicht Steuern sind, sondern die persönliche Absicherung innerhalb eines Solidarsystems, würde vielleicht eine Form des demokratischen Zusammenhalts erzeugen. Ein gemeinsames Gefühl von Solidarität, ohne dass es dafür wichtig wäre, dass die Menschen im Solidarsystem eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben.